Wir sind Nicolas See ausgestiegen, haben an der Tanke schnell noch ein Sixpack realisiert und uns an den sogenannten Pennerstrand gepackt. Das Leben kann so schön sein, sag ich euch. Ah, ehrlich kann ich da nur sagen. Das ist doch was Reelles. So sieht's aus. Muss man gar nicht mehr verreisen, finde ich. Genau, kann man sich echt sparen. Genau. Kann man eigentlich nur sagen, Leute, verreist nicht, stärkt die heimische Wirtschaft. Wieso? Naja, mich interessiert der See und nicht die Wirtschaft. Wusstest du, dass zum Beispiel, sagen wir mal, das Geld, was Touristen, das schöne deutsche Geld, was Touristen ins Ausland tragen und da verjubeln, das Vierfache unserer Exportwirtschaft ausmacht? Das soll wohl nicht wahr sein. So sieht's aber nun mal aus. Dann sind die Leute ja total blöde. So sieht das aus. Die jammern doch mal alle darüber, dass es der Wirtschaft so schlecht geht. Ja. Und können sie es aber dann wieder leisten, ihre Penunze auf Malle zu verjubeln? Zum Beispiel. Paradox. Die wahr sein. Da lasse ich wirklich lieber die Havel an mir vorbeifließen. Mit Douglas R. Hofstetter-Lektüre und mit Stanislaw Lem-Lektüre. Ja. Aber jetzt erstmal nur Lem. Ach ja, was liest denn da jetzt? Sterntagebücher heißt es. Ach, eine Hitze, ey. Ob die Pilsetten schon kalt sind? Kann sein. Guck doch mal nach. Wo hast du die hingepackt? Naja, da im Wasser am Steg, da rechts, da an dem ersten Pfeiler. Da langsam Durst bei uns da. Was machst du denn da? Die Beine jetzt hoch und schön hingelegt. Ah, nee. Ach, tut es gut. Wieso denn? Mehr ruhen. Auf dem Baumstamm, warum legst du dich nicht in Sand? Das ist ja unangenehm. Oder ins Gras? Nein. Oder leg dich doch auf den Steg. Was? Nee, da kriegt man Wadenkrampf. Was? Weil man sich ja so hoch drücken muss. Erstens meinst du nicht die Wade, sondern den Trizeps und außerdem kann man den Steg auch landseitig betreten. Ach so. Dafür ist er ja da. Nee, aber trotzdem. Ich liege jetzt lieber im Gras, das ist bequemer. Dann kannst du auch einen Spaziergang machen oder lesen. Ich lese doch. Ach so. Oder versuchst zumindest die meiste Zeit. Aber, also pennst dann. Wieso denn? Später vielleicht, ja. Gut. Wenn mich diese lärmenden Belger dann auch lassen. Die sind noch nicht verpflichtet, alte Werte wie Fleißordnung und Sicherheit mit modernen Kreativität und Toleranz zu einer neuen Synergie zu verbinden. Wie kommst du denn darauf? Die sind jetzt gewissermaßen noch unterhalb der Jugendlichkeitsschwelle. Ist doch aber kein Grund, so laut zu sein. Ruhe, ich möchte hier lesen! Wie kann man nur so laut sein? Wie stellst du dir denn den Nachmittag vor? Ey, Jungs, ihr müsst mir helfen! Was ist denn los? Was ist jetzt los? Ich finde die Pilsetten einfach nicht. Was? Ja, ich hab überall gesucht, wo du gesagt hast. Kann doch nicht sein. Ich habe die dahin gepackt, wo ich es gesagt habe. Aber genau da habe ich doch gekickt. Und da war nichts? Überhaupt ja nicht. Das kannst doch einfach überhaupt gar nicht glauben. Wir müssen da jetzt mal gemeinsam kicken. Wo denn? Wo denn? Naja, am Steg im Wasser. Ich kann das überhaupt gar nicht fassen. Ich finde auch sonst immer alles so los, komm, wir gehen da jetzt gemeinsam hin. Genau. Okay. Wie findest du das denn? Merkwürdig, ehrlich gesagt. Komisch, wa? Hast du eine Ahnung, ob gerade Vollmond ist? Weiß ich nicht. Wovon um Gottes Willen redet ihr? Schon mal davon gehört, dass die Flut bei Vollmond am höchsten ist? Welche Flut? Ja. Naja, die Gezeiten halt. Wie kommst du denn da drauf? Fällt dir eine bessere Ursache ein dafür, dass ein Sixpack in so einem ruhigen Gewässer einfach verschwindet? Aber an der Hafen gibt's doch überhaupt gar keine Gezeiten. Wo denn dann? Na, an der Ostsee oder sowas. An der Ostsee? Nee, nicht Ostsee. Nee, nee. Nicht, wo denn dann? Drunter, weiter drunter. Südsee oder was? Ja. Ach, und das mit den Nachrichten über die Jahrhundertflut, die weite Teile Ostdeutschlands heimgesucht haben soll, habe ich nur geträumt oder was? Ach, du meinst, das könnte mit der Flut zusammenhängen? Ach, natürlich. Dann ist deine Erklärung natürlich Jule. Aber nee, also, da fehlte mir ein bisschen der Hochwasserbezug. Wo die Flut nun genau herkommt, ist ja wohl am Ende egal. Zonenrandgebiet. Wieso Zonenrandgebiet? Naja, da ist die Natur noch intakt. Ist doch Quatsch, eben gerade nicht. Nee? Stimmt, die hatten damals schon die Oderflut dafür verantwortlich gemacht, dass in Polen und Tschechien die Wälder fehlen. Umgekehrt. Ist doch uninteressant. Stimmt, interessant ist jetzt, wie wir das Bier wieder kriegen. Naja, ich meine, man kann ja vielleicht auch mal verzichten. Was, verzichten? Natürlich. Ja, das schafft ihr da auch nicht. Ja, das wollen wir mal sehen. Ich werde jetzt jedenfalls nicht nach dem Bier tauchen. Ja, kriegt man Wadenkrampf. Vielleicht muss man überhaupt nicht tauchen. Mir ist die Zeit aber zu schade, ich möchte jetzt weiterlesen. Und wenn wir nach anderthalb Stunden des durchs Wasser wartendste Bier wieder gefunden haben, dann doch mittrinken wollen, wa? Cool sein heißt, die einfach anderthalb Stunden warten lassen. Vielleicht gibt's ja auch eine andere Möglichkeit, ans Bier zu kommen. Das hat jetzt gesessen, oder? Da vorne, die Jugendlichen auf der roten Decke trinken auch Bier. Aha. Ja, na und? Naja? Darauf warten wir doch dringend. Wollt ihr die jetzt anschnorren, oder was? Wieso anschnorren? Wir haben doch Argumente. Genau. Warten für welche? Naja, schließlich sind wir gewissermaßen Hochwasseropfer. Ach so. Und fordern die Solidarität anderer ein. Ja, wie sieht das aus? Ach, naja? Da ist man doch gerührt, oder? so gerührt. Nein, naja, weil mich jetzt natürlich jetzt müssen alle zusammenhalten, da überkommt mich natürlich auch totale Rührung. Gib dir die lieber für den Fall des Erfolges auf. Gut. Geh da jetzt mal rüber, mir wird langsam zu blöde mit meinem Durst. Ja, wir kommen ja mit.